Fragment 011. Rot tropft es auf das Papier, Fasern ertrinken und verwandeln sich zu einem neuen Bilde. Ich erkenne sie nicht als das, was sie sind. Verschwendungen. Wenn ich sehe vor mir einen Dschungel aus Notwendigkeiten und überflüssigen Erinnerungen. Manches ist praktisch, liegt sortiert und wird oft geraucht. Anderes verstaubt und ziert das Umfeld. Unsinnig aber schön anzusehen. Ein Minimalchaos, auf den ersten Blick, auf den zweiten, das Panoptikum des Lebens.